Wenn morgens in den Tag ich geh und mich die Welt berührt, wenn ich dann mitten in ihr steh, weiß ich, dass er mich führt. Wenn mich die Welt erobern will, nach meiner Seele giert und mich versucht mit Lust zu stillen, weiß ich, dass er mich führt. Sein starker Arm erführet mich. Sein starker Arm lässt nie im Stich. Sein starker Arm erhält mich fest. Ich bin so froh, dass er mich nie mehr loslässt. Wenn ich allein im Dunkel steh, dann führt er mich zum Licht. Wenn ich auf keinen Ausweg seh, lässt er mich nicht im Stich. Wenn ich auch mutlos und verzagt und Zweifel mich anficht, wenn Unzufriedenheit mich plagt, lässt er mich nicht im Stich. Sein starker Arm erführet mich. Sein starker mich fest. Ich bin so froh, dass er mich nie mehr loslässt. Wenn Schuld und Sorge mich betrügt und nicht in Ruhe mich lässt, dann find ich nur bei ihm mein Glück. Er hält mich dann ganz fest. Er tat für mich am Kreuze das, was ich nie vergess. Auch heute trägt er meine Last, heute hält er mich ganz fest. Sein starker Arm erführet mich. Sein starker Arm Stich. Sein starker Arm erhält mich fest. Ich bin so froh, dass er mich